Zum 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il wurden Blumenkörbe an die Vertretungen der DVRK im Ausland geschickt. An den Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il und dem Bild, auf dem sie zusammen sind, wurden die Blumenkörbe von dem Ausschuss für Auswärtige Beziehungen der Laotischen Revolutionären Volkspartei, dem Verteidigungsministerium von Laos und der Laotisch-Koreanischen Freundschaftsgesellschaft, dem staatlichen akademischen Volkstanzensemble Igori Moisep und dem Gewerkschaftsverband der Primorsko-Region in Russland, dem Mitglied des Politbüros des Stuttgart der Laotischen Revolutionären Volkspartei und Verteidigungsminister und den Mitgliedern des Stuttgart der Partei, dem Vorsitzenden der Sozialistischen Partei Benins, dem Vorsitzenden des ecuadorianischen Komitees für die Erinnerung an den Generalismus Kim Jong-il und den Persönlichkeiten mehrerer Einheiten Chinas, wie dem Generaldirektor der Tourismus GmbH Jin Li in Hongkong und dem Chefsekretär des Komitees für Energiefonds Zhonghua niedergelegt. Den Vertretungen der DVRK sandten der gemeinsame Vorsitzende des Rates des Kim Il-sung und Kim Jong-il-Fonds einen Blumenkorb und der Präsident des italienischen Generalfinanzzentrums einen großen Blumentopf.